Auflegware. Release Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Hallo Freunde der gepflegten elektronischen Tanzmusik. Ihr hört Auflegware, Release Nummer 17 vom 1. April 2008. Diesmal mit AJ Saas und seiner EP Du und Ich, welche wir euch jetzt kurz vorstellen. Straightforward Electronic Music ist genau das, was euch mit der Auflegware Veröffentlichung 17 passiert. Taucht ab in einen brillanten, minimalistischen, aber doch hypnotisierenden Sound von AJ Saas. Der Beat lässt unsere Herzen schneller schlagen. Wir sind eins mit der Musik und geben uns dieser komplett hin. Alles geht ohne Worte. Unsere Körper sprechen miteinander und verstehen sich blind, denn die Musik ist unser Medium. AJ Saas gibt bei Auflegware zwar sein Debüt, ist aber schon ein alter Hase im Musikbusiness. In Berlin-Brandenburg, bestens als DJ und Live-Act bekannt und unterwegs. Sein EP nimmt den Hörer mit auf einen minimalistisch-akustischen Ausflug und zeigt, wie facettenreich elektronische Musik klingen kann. Aber am besten, ihr macht euch selbst ein Bild. Hier sind die Tracks 1 bis 3 in der Zusammenfassung. Und wenn es euch gefällt, dann geht einfach auf die Seite www.auflegware.de und ladet euch die ganze EP, ist selbstverständlich kostenlos, auf euren MP3-Player. Vergessen, die EP und alle anderen Veröffentlichungen gibt es unter www.auflegware.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Auflegware-Team.